Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 3 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 15. Kapitel. Ich mache einen anderen Anfang im Leben. Mr. Dick und ich wurden bald die besten Freunde und wir gingen oft, wenn er für den Tag fertig war, spazieren, um den großen Drachen steigen zu lassen. Tag für Tag beschäftigte er sich mit seiner Denkschrift, die trotz seines Fleißes nicht die geringsten Fortschritte machte, denn König Karl I. kam darin stets früher oder später zum Vorschein und dann wurde die Arbeit beiseite geworfen und eine andere angefangen. Die Geduld und Hoffnung, womit er die wiederholten Täuschungen ertrug, sein mildes Anerkennen, dass etwas mit König Karl I. nicht richtig sein könnte, seine schwachen Versuche, ihn fernzuhalten und die Gewissheit, mit der er sich einstellte und die Denkschrift verdarb, machten einen tiefen Eindruck auf mich. Was die Denkschrift, wenn sie fertig war, bewirken oder wo sie hingehen sollte, das wusste wohl Mr. Dick ebenso wenig als andere Leute. Auch brauchte er sich gar nicht mit solchen Fragen zu quälen, denn das eine war wenigstens ganz gewiss, dass die Denkschrift nie fertig werden würde. Es war ordentlich ein rührender Anblick, wenn er dem hoch oben in der Luft schwebenden Drachen nachsah. Was er mir auf seinem Zimmer von seinem Glauben gesagt hatte, dass er dadurch die in der Denkschrift niedergelegten Tatsachen zu verbreiten hoffe, kann er manchmal geglaubt haben. Sicherlich hatte er es aber nicht im Sinn, wenn er dem Drachen oben in der Luft nachschaute und ihn an seiner Hand ziehen fühlte. Er sah zu keiner anderen Zeit so heiter ruhig aus. Ich dachte mir manchmal, wenn ich abends auf einem grünen Platze neben ihm saß und ihn den Drachen oben in der stillen Luft beobachten sah, dass er seinen Geist von der Verwirrung erlöse und ihn in den Himmel hinauftrüge. Als er den Bindfaden wieder aufwand und der Drache aus seinem schönen Lichte tiefer und tiefer herabsank und zuletzt wie etwas Totes auf dem Boden lag, da war es, als ob der Arme allmählich aus einem Traume erwache, und ich habe manchmal gesehen, wie er ihn vom Boden aufhob und sich verwirrt umsah, als ob beide zusammen herabgefallen wären, so dass ich ihn herzlich bedauerte. Während ich täglich mit Mr. Dick befreundeter und vertrauter wurde, machte ich keine Rückschritte in der Gunst meiner Tante. Sie gewann mich so lieb, dass sie nach Verlauf weniger Wochen meinen Adoptivnamen Trotwood in Trot abkürzte und ließ mich sogar hoffen, dass ich allmählich in ihrem Herzen auf gleicher Stufe mit meiner Schwester Betsy Trotwood stehen würde. Trot, sagte meine Tante eines Abends, als Janet wie gewöhnlich das Puffbrett für sie und Mr. Dick hinsetzte, wir dürfen deine Erziehung nicht vergessen. Dies war meine einzige Sorge und ich war sehr erfreut, dass sie darauf zu sprechen kam. »Möchtest du nach Canterbury in die Schule gehen?« sagte meine Tante. Ich sagte, dass es mir sehr lieb sein würde, da ich dann in ihrer Nähe bliebe. »Gut«, sagte meine Tante, »möchtest du morgen fort?« Da ich die rasche Entschlossenheit meiner Tante schon gewohnt war, so konnte mich dieser Vorschlag nicht überraschen, und ich sagte »ja«. »Gut«, sagte meine Tante wieder, »Janet, bestelle für morgen früh um 10 Uhr den grauen Pony und die Chaise und packe heute Abend Master Trotwoods Sachen ein.« Ich war sehr erfreut über diese Anordnungen, aber ich fühlte einen Stich im Herzen über meine Selbstsucht, als ich den Eindruck der bevorstehenden Veränderung auf Mr. Dick bemerkte. Die Aussicht auf unsere Trennung machte ihn so niedergeschlagen und er spielte infolgedessen so schlecht, dass meine Tante, nachdem sie ihm als Erinnerung mit dem Würfelbecher ein paar Klapse auf die Finger gegeben, das Brett zumachte und erklärte, nicht weiter spielen zu wollen. Aber er wurde wieder heiter, als er von meiner Tante vernahm, dass ich sonnabends manchmal herüberkommen und dass er mich manchmal mittwochs besuchen sollte und gelobte mir zur Feier dieses Tages, einen neuen Drachen viel größer als den jetzigen anzufertigen. Am anderen Morgen war er wieder niedergeschlagen und hatte sich damit getröstet, dass er mir all sein Geld, Gold und Silber gab, wenn ihn meine Tante nicht abgehalten und das Geschenk auf 5 Schillinge, die später auf sein dringendes Anliegen auf 10 vermehrt wurden, beschränkt hätte. Wir schieden am Gartentor in der herzlichsten Weise und Mr. Dick kehrte erst, als wir seinen Blicken entschwunden waren, in das Haus zurück. Meine Tante, die sich nicht im Mindesten um die Leute kümmerte, leitete den grauen Pony in meisterlicher Weise durch Dover. Sie saß regungslos und gerade wie ein Staatskutscher, verfolgte jeden Schritt des Pferdes mit stetigem Blick und schien etwas Besonderes darin zu suchen, ihm nie den Willen zu lassen. Als wir auf die Landstraße hinauskamen, ließ sie ihm etwas mehr freien Willen und sah auf mich, der ich in einem Tal von Kissen versunken neben ihr saß, herab und frug mich, ob ich mich glücklich fühle. »Sehr glücklich, danke Ihnen, Tante«, erwiderte ich. Sie freute sich sehr darüber und da sie beide Hände voll hatte, klopfte sie mir mit der Peitsche auf den Kopf. »Ist's eine große Schule, Tante?«, frug ich. »Ich weiß es noch nicht«, sagte meine Tante. »Wir gehen erst zu Mr. Wickfield.« »Ist das ein Schulvorsteher?«, frug ich. »Nein, Trot«, sagte meine Tante, »er ist Sachwalter.« Ich fragte nicht weiter nach Mr. Wickfield, da sie ihn nicht weiter erwähnte, und wir sprachen über andere Sachen, bis wir nach Canterbury kamen. Da gerade Markttag war, hatte meine Tante viel Gelegenheit, den grauen Pony zwischen Karren, Körbe, Gemüse und Stände hineinzuschieben. Die künstlichen Wendungen, die wir mit unserem Wagen machten, zogen uns eine Anzahl nicht immer schmeichelhafter Äußerungen von den Leuten zu, aber meine Tante fuhr höchst unbekümmert weiter und ich bin überzeugt, sie wäre ebenso unbekümmert durch feindliches Land gefahren. Endlich hielten wir vor einem sehr alten Hause, das über die Straße hereinragte, vor einem Hause mit langen, schmalen, vergitterten Fenstern, die sich noch mehr vordrängten, und Balken mit ausgeschnitzten Köpfen an den Enden, die ebenfalls vorragten, so dass es mir vorkam, das ganze Haus biege sich vor, um zu sehen, was unten auf dem schmalen Pflaster vorgehe. Es war in seiner Reinlichkeit vollkommen fleckenlos. Der altmodische, messingene Klopfer an der niedrigen, mit ausgeschnitzten Blumen und Fruchtgirlanden gezierten Bogentür glänzte wie ein Stern. Die 2 steinernen Stufen an der Tür waren so weiß, als wären sie mit Laken bedeckt, und alle Winkel und Ecken und Schnitzereien und Verzierungen und die wunderlichen kleinen Glasscheiben und die noch wunderlicheren alten Fenster waren trotz ihres hohen Alters so rein wie frisch gefallener Schnee. Als der Wagen vor der Tür hielt und ich das Haus musterte, sah ich an einem kleinen Fenster im Erdgeschoss, in einem kleinen, runden Turm, der die eine Seite des Hauses bildete, ein leichenhaftes Gesicht erscheinen und rasch wieder verschwinden. Die niedrige, rund überwölbte Tür ging dann auf und das Gesicht kam heraus. Es war ganz so leichenhaft, wie es hinter dem Fenster aussah, obgleich es den leisen, rötlichen Schein hatte, der zuweilen den Teint rothaariger Leute auszeichnet. Das Gesicht gehörte einem rotköpfigen Menschen, einem Jüngling von 15 Jahren, wie ich jetzt glaube, der aber viel älter aussah, dessen Haar ganz kurz geschoren war, der kaum Augenbrauen, keine Augenwimpern und rötlich-braune Augen hatte, letztere so unbeschützt und unbeschattet, dass ich mich wunderte, wie er nur einschlafen konnte. Er war hochschultrig und hager, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem schmalen, weißen Halstuch bis oben zugeknöpft und hatte eine lange, schmale, hagere Hand, die besonders meine Aufmerksamkeit auf sich zog, als er bei dem Pferde stand, sich mit der Hand das Kinn rieb und zu uns am Wagen hinaufsah. »Ist Mr. Wickfield zu Hause, Uriah Heep?« sagte meine Tante. »Mr. Wickfield ist zu Hause, Ma'am«, sagte Uriah Heep, »wenn Sie gefälligst dort eintreten wollen.« und er wies mit seiner langen Hand nach der Haustür. Wir stiegen aus, ließen den Wagen unter seiner Obhut und traten in ein langes, niedriges Zimmer, das auf die Straße hinaussah und durch dessen Fenster ich Uriah Heep erblickte, wie er dem Pony in die Nüstern blies und sie dann mit der Hand zudeckte, als ob er einen Zauber über das Tier verhängte. Dem hohen alten Kamin gegenüber hingen zwei Porträts. Das eine war ein Herr mit grauem Haar, obgleich keineswegs alt, und schwarzen Augenbrauen über eng mit rotem Band zusammengebundenen Papieren beschäftigt, das andere eine Dame mit einem sehr stillen, lieblichen Gesicht, das mich ansah. Ich glaube, ich sah mich nach Uriahs Bild um, als eine Tür am anderen Ende des Zimmers sich öffnete und ein Herr erschien, bei dessen Eintritt ich unwillkürlich nach dem ersten Porträt blickte, halb mit der Furcht, es sei aus dem Rahmen herausgetreten. Es war aber noch dort, und als der Herr näher kam, sah ich, dass er einige Jahre älter war als zu der Zeit, wo er gemalt worden war. »Miss Betsy Trotwood«, sagte der Herr, »bitte treten Sie ein. Ich war für den Augenblick beschäftigt, aber Sie werden mich entschuldigen. Sie kennen meinen Beweggrund. Ich habe nur einen im Leben.« Miss Betsy dankte ihm und wir traten in sein Zimmer, das als Expedition mit Büchern, Papieren, Kästen von Weißblech etc. ausgestattet war. Die Fenster gingen auf den Garten hinaus und in die Wand war ein eiserner Geldschrank eingemauert. »Nun, Miss Trotwood«, sagte Mr. Wickfield, ich fand bald, dass er es war, dass er Advokat war und die Güter eines reichen Grundbesitzers in der Grafschaft unter seiner Verwaltung hatte, »was hört Sie zu mir? Hoffentlich nichts Unangenehmes?« »Nein«, erwiderte meine Tante, »ich komme nicht in Prozessangelegenheiten.« »Das ist recht, Madam«, sagte Mr. Wickfield, »Sie lassen das besser beiseite.« Sein Haar war jetzt ganz weiß, seine Augenbrauen waren aber immer noch schwarz. Er hatte ein sehr angenehmes Gesicht und war meiner Ansicht nach ein schöner Mann. Sein Gesicht hatte eine gewisse Röte, die ich seit langer Zeit durch Peggottys Belehrung mit Portwein in Verbindung brachte. Auch die Fülle seiner Stimme und seine angehende Korpulenz schrieb ich dieser Ursache zu. Er trug sich außerordentlich nett und hatte einen blauen Frack, gestreifte Weste und Nankinghosen und sein fein gefaltetes Hemd und batistenes Halstuch sahen ungewöhnlich glatt und weiß aus und erinnerten mich unwillkürlich an das Gefieder auf der Brust eines Schwanes. »Das ist mein Neffe«, sagte meine Tante. »Wusste nicht, dass Sie einen hatten, Miss Trotwood«, entgegnete Mr. Wickfield. »Eigentlich mein Großneffe«, bemerkte meine Tante. »Ich versichere Ihnen, ich wusste nicht, dass Sie einen Großneffen hatten«, sagte Mr. Wickfield. »Ich habe ihn adoptiert«, sagte meine Tante und schwenkte die Hand, um anzudeuten, dass sein Wissen oder Nichtwissen dieses Umstandes ihr vollkommen gleichgültig sei, »und habe ihn mitgebracht, um ihn in eine Schule zu tun, wo er sehr guten Unterricht und gute Behandlung findet. Nun sollen Sie mir sagen, wo diese Schule ist und wie sie eingerichtet ist und alles Übrige.« »Ehe ich Ihnen einen passenden Rat erteilen kann«, sagte Mr. Wickfield, »muss ich die alte Frage stellen. Was ist Ihr Beweggrund?« »Das ist doch nicht zum Aushalten mit dem Manne«, rief meine Tante. »Immer spürt er nach Beweggründen, wenn sie auf der Hand liegen. Mein Gott, ich will das Kind glücklich und nützlich machen.« »Ich glaube, es muss ein gemischter Beweggrund sein«, sagte Mr. Wickfield, indem er den Kopf schüttelte und ungläubig lächelte. »Ein gemischter Pappenstiel«, entgegnete meine Tante. »Sie beanspruchen selbst bei allem, was Sie tun, nur einen einfachen Beweggrund zu haben. Glauben Sie etwa, Sie sind der Einzige?« »Ja, aber ich habe überhaupt nur einen Lebenszweck, Miss Trotwood«, erwiderte er lächelnd. »Andere haben sie Dutzend und Hundertweise. Ich habe nur einen. Das ist der Unterschied. Doch das gehört nicht hierher. Die beste Schule, also ohne Rücksicht auf den Beweggrund. Sie wollen die Beste kennenlernen? Meine Tante nickte beistimmend. In unserer Besten, sagte Mr. Wickfield nachdenklich, könnte ihr Neffe jetzt nicht Wohnung und Kost erhalten. Aber ich könnte ihn doch woanders in Kost geben, sagte meine Tante. Mr. Wickfield meinte, das ginge wohl. Nach einigem Hin- und Herreden schlug er meiner Tante vor, sie nach der Schule zu bringen, damit sie selbst urteilen könne und ihr auch einige Häuser, wo ich wohnen könnte, zu zeigen. Meine Tante ging auf diesen Vorschlag ein und wir wollten alle drei miteinander ausgehen, als er stehen blieb und sagte, »Unser junger Freund könnte vielleicht einen Beweggrund haben, gegen unsere Entschlüsse Einwendungen zu erheben. Ich glaube, es ist besser, wir lassen ihn hier.« Meine Tante schien nicht abgeneigt, diesen Punkt zu bestreiten, aber um die Sache zu erleichtern, sagte ich, ich würde gern zurückbleiben, wenn Sie es wünschten, und kehrte in Mr. Wickfields Expedition zurück, wo ich mich in Erwartung ihrer Rückkehr wieder auf den Stuhl, den ich vorhin eingenommen, setzte. Zufällig stand dieser Stuhl einem schmalen Gange gegenüber, an dessen Ende das kleine, runde Zimmer lag, wo ich Uriah Heeps bleiches Gesicht am Fenster bemerkt hatte. Uriah, der unterdessen den Pony nach einem benachbarten Stalle geführt, arbeitete wieder in diesem Zimmer an einem Pulte, unter dem sich ein messingener Stab, um Papier darauf zu hängen, befand. Auch jetzt machte er eine Abschrift von einem daran befestigten Papiere. Obgleich sein Gesicht mir zugekehrt war, glaubte ich doch einige Zeit, da sich das Papier zwischen uns befand, er könne mich nicht sehen. Aber als ich aufmerksamer hinblickte, machte es einen beängstigenden Eindruck auf mich, wie dann und wann seine schlummerlosen Augen wie zwei rote Sonnen unter dem Papiere hervorlugten und mich wohl eine ganze Minute verstohlen anstierten, ohne dass seine Feder deshalb stillgestanden hätte. Ich machte mehrere Versuche, ihm aus dem Wege zu gehen. Einmal stieg ich auf einen Stuhl, um mir eine Karte an der Wand anzusehen. Ein andermal vertiefte ich mich in die langen Spalten eines Provinzialblattes, aber stets zogen sie mich wieder an meinen alten Platz zurück, und wenn ich meine Augen den beiden roten Sonnen zuwandte, so erblickte ich sie sicherlich entweder im Aufgehen oder im Untergehen begriffen. Endlich kehrten sehr zu meiner Erleichterung nach ziemlich langer Abwesenheit meine Tante und Mr. Wickfield zurück. Ihr Gang war nicht so erfolgreich gewesen, als ich gewünscht hätte, denn obgleich die Vorzüge der Schule unleugbar waren, hatte meine Tante doch kein passendes Kosthaus gefunden. »Es ist sehr unangenehm«, sagte meine Tante. »Ich weiß nicht, was ich tun soll, Trotsch.« »Es ist in der Tat unangenehm«, sagte Mr. Wickfield. »Aber ich will Ihnen sagen, was Sie tun können, Miss Trotwood.« »Was ist das?« frug meine Tante. »Lassen Sie Ihren Neffen vor der Hand hier. Er scheint sehr still zu sein. Er wird mich nicht im Geringsten stören. Das Haus eignet sich vortrefflich zum Studieren. Es ist so still wie ein Kloster und fast so geräumig. Lassen Sie ihn hier.« Meiner Tante war das Anerbieten offenbar sehr angenehm, obgleich ihr Zartgefühl sie verhinderte, es anzunehmen. Mit mir war es dasselbe. »Schlagen Sie ein, Miss Trotwood«, sagte Mr. Wickfield, »damit kommen wir aus der Schwierigkeit. Natürlich geschieht es nur auf einige Zeit. Wenn es unseren gegenseitigen Erwartungen nicht entspricht, kann er ohne Umstände wieder wegziehen. In der Zwischenzeit wird sich schon ein besserer Platz für ihn finden. Es ist das Beste, Sie lassen ihn vor der Hand hier.« »Ich bin Ihnen sehr verbunden«, sagte meine Tante, »und wie mir scheint auch er, aber...« »Ach, ich weiß, was Sie sagen wollen«, rief Mr. Wickfield. »Ich will Sie nicht mit einem Geschenk belästigen, Miss Trotwood. Sie können für ihn bezahlen, wenn Sie durchaus wollen. Über die Bedingungen wollen wir schon einig werden, aber bezahlen sollen Sie.« »Unter dieser Voraussetzung«, sagte meine Tante, »obgleich meine Verpflichtung damit durchaus nicht vermindert wird, will ich ihn recht gern hier lassen.« »Nun, so kommen Sie mit zu meiner kleinen Haushälterin«, sagte Mr. Wickfield. Wir stiegen jetzt eine wundervolle alte Treppe hinauf, mit einem Geländer so breit, dass man fast ebenso leicht auf ihm hätte hinaufgehen können, und in ein schattiges altes Besuchszimmer, beleuchtet von 3 oder 4 der seltsamen Fenster, die ich von der Straße aus betrachtet hatte. In den Nischen waren alte, eichene Sitze, wie es schien, von denselben Bäumen herrührend wie die glänzende eichene Flur und die großen Balken an der Decke. Das Zimmer war hübsch ausgestattet mit einem Piano und rot und grün überzogenen Möbeln und einigen Blumen. Es schien ganz voll alter Winkel und Ecken zu sein, und in jeder Ecke und in jedem Winkel stand ein seltsames Tischchen oder ein Schränkchen oder ein Bücherschrank oder ein Sessel oder etwas anderes, was mich glauben machte, es gäbe weiter keine solche Ecke im Zimmer, bis ich die nächste ansah, die mir ebenso, wenn nicht noch besser vorkam. Und alles hatte denselben Anstrich von Zurückgezogenheit und Reinlichkeit wie die Außenseite des Hauses. Mr. Wickfield klopfte an eine Tür in einer Ecke der getäfelten Wand, und alsbald trat ein Mädchen etwa von meinem Alter heraus und küsste ihn. Auf ihrem Gesicht erkannte ich sogleich den stillen und lieblichen Ausdruck des Bildes, das ich unten gesehen. Es kam mir vor, als ob das Bild zum Weibe emporgewachsen und das Original Kind geblieben wäre. Obgleich das Gesicht freundlich und glücklich aussah, umschwebte doch dasselbe und die ganze Gestalt eine Ruhe, ein stiller, guter, friedlicher Geist, den ich nie vergessen habe und nie vergessen werde. »Das war seine kleine Haushälterin, seine Tochter Agnes«, sagte uns Mr. Wickfield. Als ich hörte, wie er das sagte und sah, wie er ihre Hand hielt, erriet ich, was das Ziel seines Lebens war. Sie trug ein kleines Körbchen mit Schlüsseln an der Seite und sah so gesetzt und ernst aus, wie das alte Haus von einer Haushälterin verlangen konnte. Als ihr der Vater von mir erzählte, hörte sie mit einem angenehmen Gesicht zu, und als er fertig war, schlug sie meiner Tante vor, hinaufzugehen und mein Zimmer anzusehen. Wir gingen alle hinauf, und sie führte uns. Und es war ein herrliches altes Zimmer mit noch mehr Eichengebälk und kleinen viereckigen Fensterscheiben, und das breite Treppengeländer ging bis hinauf. Ich kann mich nicht entsinnen, wo oder wann ich in meiner Kindheit in einer Kirche ein gemaltes Fenster gesehen. Auch weiß ich nicht, welchen Gegenstand es darstellte, aber ich erinnere mich, als sie sich oben in dem ernsten Dämmerlicht der alten Treppe umdrehte, um auf uns zu warten, dass ich an das Fenster dachte und von da an etwas von seinem ruhigen Glanze stets mit Agnes Wickfield verband. Meiner Tante gefiel die getroffene Anordnung so sehr wie mir, und wir verfügten uns sehr befriedigt wieder in das Besuchszimmer. Da sie durchaus nicht zum Essen dableiben wollte, aus Furcht vor Dunkelwerden nicht nach Hause zu kommen, und Mr. Wickfield sie wahrscheinlich zu gut kannte, um ihr lange zuzusetzen, so wurde ihr ein Lunch vorgesetzt, und Agnes kehrte zu ihrer Gouvernante und Mr. Wickfield in seine Expedition zurück. So konnten wir, ohne uns zu genieren, voneinander Abschied nehmen. Sie sagte mir, dass Mr. Wickfield alles für mich besorgen würde und dass es mir an nichts fehlen sollte, und gab mir die herzlichsten Versicherungen und die besten Ratschläge. »Trot«, sagte meine Tante zum Schluss, »mache dir, mir und Mr. Dick Ehre, und der Himmel sei mit dir.« Ich war sehr gerührt und konnte ihr nur immer und immer wieder danken und meinen freundlichsten Gruß an Mr. Dick senden. »Nie sei niedrig, nie sei unwahr, nie sei grausam«, sagte meine Tante. »Meide diese 3 Laster, Trot, und ich kann immer Hoffnung auf dich setzen.« Ich versprach so gut ich konnte, dass ich ihre Güte nie missbrauchen und ihre Ermahnungen nie vergessen würde. »Der Pony steht vor der Tür«, sagte meine Tante, »und ich muss fort. Bleib.« Mit diesen Worten umarmte sie mich hastig und verließ das Zimmer, dessen Türe sie hinter sich zumachte. Anfangs machte mich diese hastige Trennung betroffen, und ich fürchtete fast, sie verletzt zu haben, Aber als ich durch das Fenster blickte und sah, wie niedergeschlagen sie in die Chaise stieg und wegfuhr, ohne aufzublicken, da verstand ich sie besser und fügte ihr diese Ungerechtigkeit nicht zu. Um 5 Uhr, Mr. Wakefields Speisestunde, hatte ich wieder frischen Mut gefasst und war bereit, Messer und Gabel zu führen. Der Tisch war nur für uns beide gedeckt, aber Agnes wartete in dem Besuchszimmer, ging mit ihrem Vater hinunter und saß am Tisch ihm gegenüber. Ich glaube nicht, dass er ohne sie hätte essen können. Wir blieben nach dem Essen nicht im Speisezimmer, sondern gingen wieder in das Besuchszimmer hinauf. In einer traulichen Ecke desselben setzte Agnes für den Vater Gläser und eine Karaffe Portwein hin. Ich glaube, es hätte dem Wein die gewöhnliche Blume gefehlt, wenn andere Hände ihn hingesetzt hätten. So saß er 2 Stunden lang und trank seinen Wein und trank ziemlich viel, während Agnes Pianoforte spielte, arbeitete oder mit ihm und mir plauderte. Er war meistens gesprächig und heiter, aber manchmal verweilten seine Augen auf Agnes und dann wurde er nachdenklich und verstummte. Sie bemerkte dies immer sehr rasch, wie mir vorkam, und erweckte ihn aus seinem Brüten stets mit einer Frage oder einer Liebkosung. Dann machte er sich los von seinen Gedanken und trank mehr Wein. Agnes bereitete den Tee und machte die Wirtin, und die Zeit nachher wurde verbracht wie nach dem Essen, bis sie zu Bett ging, dann umarmte und küsste sie ihr Vater und bestellte sich Licht in die Expedition, und ich ging ebenfalls zu Bett. Aber im Laufe des Abends war ich hinunter an die Tür gegangen und ein wenig auf die Straße hinaus, um die alten Häuser und den grauen Dom noch einmal anzusehen und noch einmal daran zu denken, wie ich auf meiner Reise durch die alte Stadt und ohne es zu wissen an demselben Hause, in dem ich jetzt wohne, vorbeiging. Als ich zurückkehrte, machte Uriah Heep die Expedition zu, und da ich mich gegen jedermann freundlich gestimmt fühlte, so ging ich zu ihm und sprach mit ihm und gab ihm beim Abschied die Hand. Aber ach, wie kalt und feucht die Hand war, dem Gefühl ebenso gespenstisch wie dem Gesicht. Ich rieb meine Hand später, um sie zu erwärmen und seine Berührung abzureiben. So widerlich war mir die Hand, dass die Erinnerung an ihre feuchte Kälte noch nicht von mir weichen wollte, als ich auf meinem Zimmer war. Als ich mich zum Fenster hinausbog und eins der Gesichter an den Balkenköpfen mich von der Seite anblicken sah, bildete ich mir ein, es müsste Uriah Heep sein, der irgendwie dort hinaufgekommen, und machte rasch das Fenster zu. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. Dezember 2024.